Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist wieder Querfunk Spezial. Hier ist Sachzwang FM. Heute haben wir zwei Beiträge im Programm. Hannes Heer war in Karlsruhe vor einem Monat auf einer Lesung. Er hat aus seinem Buch Hitler war's gelesen. Das werden wir heute hören. Eine Stunde geht das. Hitler war's. Im Anschluss daran in der zweiten Stunde etwas thematisch bestens dazu passendes, nämlich Theodor W. Adorno mit einem Vortrag von 1959, und man wird sich wundern, wie aktuell der ist. Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit? Den wir um eine Viertelstunde gekürzt haben. Begann ein amerikanischer Offizier in den schon befreiten Ortschaften der Umgebung, Deutsche zu interviewen. Er setzte damit eine Tätigkeit fort, die er mit einer kleinen Vorausabteilung in Luxemburg und im belgischen Grenzgebiet erprobt hatte. Saul Padova, als Sohn jüdischer Eltern in Wien geboren, und mit ihnen schon 1920 in die USA ausgewandert, gehörte zur Abteilung für psychologische Kriegführung und hatte den Auftrag, die Einstellungen und Erwartungen der Deutschen, ihre Mentalität zu erkunden, um Informationsmaterial für die amerikanische Militärregierung zu gewinnen. Aber das Ergebnis war deprimierend. Seit 2 Monaten sind wir hier zugange, notierte er. Wir haben mit vielen Menschen gesprochen, wir haben jede Menge Fragen gestellt und wir haben keinen einzigen Nazi gefunden. Alle Leute sind gegen Hitler. Sie sind immer schon gegen Hitler gewesen. Das heißt, dass Hitler die Sache ganz allein, ohne Hilfe und Unterstützung irgendeines Deutschen durchgezogen hat. Er hat den Krieg angefangen, er hat ganz Europa erobert, den größten Teil Russlands überrannt, 5 Millionen Juden ermordet, 6 bis 8 Millionen Polen und Russen in den Hungertod getrieben, 400 Konzentrationslager errichtet, die größte Armee in Europa aufgebaut und dafür gesorgt, dass die Züge pünktlich fahren. Wer das ganz alleine schaffen will, muss schon ziemlich gut sein. Ich kenne nur 2 Menschen in der ganzen Welt, die so etwas können. Der andere ist Superman. Ende November 1944, Aachen war am 21. Oktober eingenommen worden. Und Padova hatte zahlreiche Personen aus allen Schichten und Berufsgruppen der Bevölkerung interviewt, lieferte er einen umfassenden Bericht über seine Arbeit. Es war die erste noch während des Kriegs erstellte und auf direkter Befragung beruhende Studie über die Deutschen. Der Bericht bestätigte sein deprimierendes Zwischenergebnis. Hitler war für alles verantwortlich gewesen, für die Verfolgung der Juden ebenso wie für den verlorenen Krieg. Padovas Fazit: Psychologisch gesehen wollen sich die Deutschen Strafe und moralischer Verantwortung entziehen, indem sie der Welt einen Schuldigen präsentieren, den sie noch vor kurzer Zeit als Halbgott angehimmelt haben. In dieser Neigung, sich vom auserwählten Führer abzuwenden, entdeckt man nicht den Schimmer eigenen Schuldbewusstseins, kein Bewusstsein, dass Krieg an sich verwerflich ist, dass die Deutschen einen falschen Weg eingeschlagen haben. Hitler wird vorgeworfen, den Krieg verloren und nicht ihn begonnen zu haben. Was Padova in seiner Mikroanalyse in Aachen noch zu Lebzeiten Hitlers als Muster einer, wie er es formulierte, neuen Dolchstoßlegende freigelegt hatte, wurde zur Strategie der Deutschen, als das Dritte Reich mitsamt seinem Führer untergegangen war. Diese Strategie ist nicht nur in den Tatsachenberichten der Illustrierten, in Literatur, Film und Theater oder in den Memoiren der Generäle zu finden, sondern sie dominiert, von Ausnahmen abgesehen, auch das wissenschaftliche Schrifttum. Dass es dabei nicht immer nur um die Bereinigung des eigenen Schuldkontos ging, sondern manche Autoren auch einen Rest von nationaler Selbstbehauptung retten wollten, zeigen die Beiträge von Wissenschaftlern, die emigriert waren. Golomann sprach in seiner deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts davon, dass das deutsche Volk, ich zitiere ihn, durch ein Rudel von Berauschungstechnikern für ein paar Jahre um den Verstand gebracht worden ist. Dass die Nazis im Land wie fremde Eroberer gelebt hatten. Und dass der ganze Spuk im Nichts verschwand, sobald H. tot war. H. heißt Hitler. Und seine Helfer heißen bei Golomann das Rudel. Für Peter Bamm, der einen Erlebnisbericht über seine Zeit an der Ostfront geschrieben hat, unter dem den älteren allen bekannten Titel Die unsichtbare Flagge, firmieren NSDAP, SS, Gestapo und Hitler immer nur unter dem Decknamen Die anderen. Hitler heißt der primitive Mann, Goebbels heißt der kluge Mann, Nazi-Deutschland heißt das primitive Reich. So fremd waren Hitler und seine Helfer anscheinend den Deutschen gewesen, dass ihnen sogar die Namen verweigert wurden. Es verwundert nicht, dass Peter Bams Unsichtbare Flagge ein Bestseller wurde und Golomanns Studie das meistverkaufte Geschichtsbuch über die jüngere deutsche Vergangenheit wurde. Mitte der 50er Jahre, so resümiert der Zeithistoriker Norbert Frey, hatte sich ein öffentliches Bewusstsein durchgesetzt, dass die Verantwortung für die Schandtaten des Dritten Reiches allein Hitler und einer kleinen Clique von Hauptkriegsverbrechern zuschrieb, während es den Deutschen in ihrer Gesamtheit den Status von politisch Verführten zubilligte, die der Krieg und seine Folgen schließlich sogar selber zu Opfern gemacht hatten. Soweit Norbert Frey. Die 60er Jahre bedeuteten eine Zäsur in der öffentlichen Wahrnehmung der Nazizeit. Auslöser waren zum einen die äußerst erfolgreichen, weil dokumentengestützten Kampagnen der DDR gegen hohe westdeutsche Politiker wie Glock oder Oberländer, wegen deren Rolle im Dritten Reich, dann die erstmals vor deutschen Gerichten stattfindenden Strafverfahren gegen Holocaust-Täter, am spektakulärsten der Auschwitz-Prozess in Frankfurt und schließlich die Kulturrevolution von 1968, in der die rebellierenden Studenten, die Nazi-Generation, also ihre Eltern und Professoren, mit der Frage nach ihrer Rolle in der Nazi-Zeit konfrontierten. Indem durch das Leugnen und Beschweigen der bestimmenden Eliten wie der eigenen Familien die andauernde Gegenwart der Nazizeit in den Blick gerieten, schien sich das Erklärungsmuster des Hitlerismus überlebt zu haben. Dies umso mehr, als sich auch in der Geschichtswissenschaft eine Methode durchzusetzen begann, die sich, wie ihr Wortführer Hans-Ulrich Wähler es formulierte, ausgehend von den Katastrophen des 20. Jahrhunderts und der dabei sichtbar gewordenen Durchschlagskraft von Kollektivphänomenen mehr für die Macht der ökonomischen, sozialen und institutionellen Verhältnisse als für den von Romantik und Historismus geprägten negativen Geniekult Hitlers interessierte. Neben dieser als historische Sozialwissenschaft bezeichneten Forschungsrichtung etablierte sich Anfang der 80er Jahre eine Bewegung, die sie als Geschichte von unten verstand und die vor allem mit dem Instrument der Oral History, jüngste Vergangenheit in der Mikrowelt des Alltags, der lokalen Bezüge und der sogenannten kleinen Leute zu rekonstruieren versuchte. Mit beiden Orientierungen fand die deutsche Geschichtswissenschaft den Anschluss an die internationale Forschung. Treitschkes berühmtes Diktum »Männer machen die Geschichte« hatte offensichtlich ausgedient. Aber die Geschichte ließ Deutschland trotz der politischen Zäsur der 60er Jahre und des Paradigmenwechsels der Geschichtswissenschaft nicht so schnell los. Die alte Frage, so beschrieb einer unserer renommiertesten Historiker, der Münchner Althistoriker Christian Meyer, 1986 in einem Vortrag an der Universität Tel Aviv die Situation, ist weiter offen, ob und wie wir anerkennen, was wir zwischen 1933 und 1945 angerichtet haben. Genauer gesagt geht es um die prägnante Bestimmung und das klare Bewusstsein dessen, was da geschah, sowie um das Subjekt, dem dieses Geschehen zuzurechnen ist. Waren wir das, also das deutsche Volk, oder nur unsere Eltern und Großeltern? War es das deutsche Bürgertum oder eher das Kleinbürgertum? Der Faschismus, nur ein paar Verbrecher unter uns in einer im Ganzen anständig gebliebenen Nation? Oder war es gar nur Hitler? Dass keine dieser Fragen beantwortet ist, ja, dass der längst überholte Hitlerismus Konjunktur hat, zeigen Joachim Fests Bücher ebenso wie Guido Knopps Fernsehserie und zuletzt Bernd Eichinger Film Der Untergang. Die moderne Mediengesellschaft, so die ernüchternde Bilanz von Eric Hobsbawm, dem Doyen der internationalen Historiographie, hat der Vergangenheit zu einer beispiellosen Bedeutung und einem enormen Marktpotenzial verholfen. Heutzutage wird mehr Geschichte denn je von Leuten umgeschrieben oder erfunden, die nicht die wirkliche Vergangenheit wollen, sondern eine, die ihren Zwecken dient. Wir leben heute, so Hobsbawm, im großen Zeitalter der historischen Mythologie. Ich möchte Ihnen heute Abend ausschnittsweise einen dieser Mythologen vorstellen. Guido Knopp, Doppelpunkt Hitlers Helfer, die Rückkehr der Geschichte als Nazi-Clip. Die neue Dokumentarreihe, so erklärte es im Januar 1997 das Presseheft des ZDF zur Ausstrahlung der Serie Hitlers Helfer, widmet sich den Paladinen, die das Profil der Diktatur prägten. Sie waren Träger der Macht und ihre Vollstrecker. Lebensläufe und Karrieren sehr unterschiedlicher Art, deren Wirkung im Geflecht der Diktatur und deren Verstrickung in die kriminellen Taten des Regimes ganz verschieden sind. Die Psychogramme aller dieser Männer helfen bei der Antwort auf die Frage, wie es dazu kommen konnte. Sind es ganz normale Verbrecher, ausgestattet mit der gleichen kriminellen Energie, die ihren Chef beseelte, oder ganz normale Deutsche, die durch ganz besondere Bedingungen und Zufälle in ganz besondere Positionen kommen konnten, die es ihnen möglich machten, ganz besondere Verbrechen zu begehen. Soweit das Presseheft. Der Text macht nachdenklich. Die Einführung von zwei Kategorien von Deutschen, den normalen und den besonderen, bestätigt einen schon vorher gehegten Verdacht, dass zwischen den Nazis der ersten Stunde, Hess, Himmler, Goebbels, Göring, die wie normale Schwerverbrecher mordeten, aus Veranlagung oder weil sie auf die schiefe Bahn gerieten, und denjenigen, die nach gehöriger Abwägung durch einen, wie es in den Filmen immer wieder heißt, Pakt mit dem Teufel zu Komplizen des Verbrechens werden, unterschieden wird. Zu dieser letzteren Kategorie, die den Teufelspakt geschlossen haben, gehört offensichtlich die Kreativabteilung des Regimes. Speer, Rommel, Freisler, Porsche, von Schirach, Manstein, Werner von Braun und so weiter. Alle waren sie von Grund auf, wie es in den Filmen immer wieder heißt, unpolitisch und sind nur, ich zitiere, Hitlers dunkler Faszination mehr oder weniger verfallen. Die Bedingung dafür, Hitlers Sklave oder aber sein Faust zu werden, verrät uns Knopp, sind früh gelegt. Sie liegen im Charakter. Der ist bei den Nazis der ersten Stunde von pathologischer Natur. Himmler, der schmale, kränkliche Mann, wie es im Film über ihn heißt, braucht kräftige Helfer, um vom Rand mehr ins Zentrum zu kommen. Um den letzten Schritt von der Randfigur zum Hauptdarsteller zu schaffen, muss er zum Verräter werden. Röhm hat er ausgelöscht, Heydrich hätte er vernichtet, wenn der nicht im tödlichen Anschlag in Prag erlegen wäre. Selbst Hitler, seinen Gott, hat er am Ende durch Verrat die Verhandlungen mit den Alliierten zu entthronen versucht. Goebbels, der Herr des schönen Scheins und der täuschend echten Lügen, zugleich ein sechsfacher Kindermörder und der die Mordlust anstachelnde Baron Samedi des Regimes. Er, der Starke, der Hass und Gewalt predigt, ist selbst ein Schwächling, behauptet der Film. Der arbeitslose Dichter und der von Komplexen bedrängte Klumpfuß. Doch Dr. Goebbels braucht zum Leben den starken Mann und zum Wohlbefinden die starken Worte. Göring, der Abenteurer, erfüllt die Prophezeiung seiner Mutter auf originelle Weise. Die Mutter hatte gesagt, entweder wird er ein großer Mann oder ein Krimineller. Göring wurde beides, macht Knopp. Ein großer Mann und ein großer Krimineller. Die nicht zuletzt durch sein gesellschaftliches Renommee erlangte Macht zementiert er mit eiserner Faust durch Polizeiterror, KZ-haft Mord und verbirgt den Schlechter unter der Maske des sozialen und populären Volkshelden. Die Krankenakte einer psychiatrischen Klinik in Schweden, auf die Guido Knopp stößt, attestiert Göring wegen seiner beim Hitlerputsch erlittenen Verwundung und einer daraus folgenden Morphiumsucht, ich zitiere, dem brutalen Hysteriker mit schwachem Charakter. Was wir bei den Nazis der ersten Stunde erfahren haben, wiederholt sich in abgeschwächter Form in der zweiten und der dritten Staffel. Als autoritäre Fixierung oder als Verfallensein an den Erfolg. Baldo von Schirach, so Knopp, findet im Führer den Vater, ähnlich Speer. Freisler ist schon durch sein Schulzeugnis, Fleiß und Betragen gut, als Anpasser ausgewiesen. Das Zeugnis wird im Film natürlich gezeigt. Ribbentrop ist von früh an nur eins, der Aufsteiger. Werner von Braun will auf den Mond. Porsche ist als Technikmaniac auf die Welt gekommen. Jodl und Manstein, erfahren wir, dienten im jugendlichen Alter als Leibpagen. Der Wittelsbacher, ihr künftiger Weg in den Kerker von Gehorsam und Loyalität war damit entschieden. Jetzt fehlt nur noch der Eindruck der Geschichte. Dann ist das Psychogramm fertig, das erklärt, wie es dazu kommen konnte. Um es vorwegzunehmen, man mag die Streifen vor- und rückwärts spulen, so oft man will, die Antwort gibt es nicht. Knopp hat keine Vorstellung von individuellen Prägungen und traditionellen, gesellschaftlich verankerten Konditionierungen. Er vermag die Erfahrung einer Generation nicht zu erfassen und sie zu den Wirkkräften der Zeit in Beziehung zu setzen. Er weiß nichts von lange vorhandenen Feindbildern oder Ideologien und wie sie in einer bestimmten historischen Situation als Weltanschauung zu Radikalisierung ganzer Schichten der Gesellschaft und zu Kollaps der bestehenden Institutionen und der lange verankerten Moral führen können. Er kennt nur den Kurzschluss zwischen individueller Macke, historischer Katastrophe und dem Großereignis Hitler. In der Explosion, die dem Kurzschluss folgt, ist nichts mehr zu erkennen und danach ist keine Spurensicherung mehr möglich. Knopp, das ist offensichtlich, hat keine Vorstellung von Gesellschaft. Er kennt nur die Einzelnen und den einen. Geschichte kommt für Knopp als Sog daher. Kaum hat man den knappen Satz registriert, der Held stamme aus gutem Hause oder komme aus einer wohlhabenden Familie, rasch einen Blick auf das Bild des aufgeweckten Zwei- oder Dreijährigen geworfen, vielleicht noch das obligatorische Klassenfoto aus Schule oder Kadettenanstalt zur Kenntnis genommen, verschlingt einen buchstäblich das Inferno des Ersten Weltkriegs. Die Einschläge der Granaten mit den Explosionswolken aus Dreck und Eisen, die von der Materialschlacht gezeichneten Soldaten in den Unterständen, der Sturmlauf ins feindliche Feuer und der Sturzbach der Getroffenen, die Tanks, die wie eiserne Echsen über die jetzt leeren Gräben und das zerfetzte Schlachtfeld kriechen. Dazwischen geschnitten je nach Waffengattung des Helden, Husaren beim Aufgalopp, feuernde Geschützbatterien, Flieger im Luftkampf, abtauchende Torpedoboote. Dann das Kriegsende, November 1918. Meuternde Soldaten mit Karabinern auf der Straße oder mit MGs in einem Gebäude verschanzt, Demonstrationszüge, eine Gruppe Verhafteter wird unter Bewachung abgeführt, einmarschierende Freikorps und als Kommentar darüber gelegt, Anarchie, Chaos, wirre Zeiten. Nur in einem der zwei Dutzend Filme ein Hinweis darauf, was sich damals wirklich ereignet hat, eine Revolution. Es fallen Stichworte wie Dolchstoß oder Versailles oder Verrat. Und dann erscheint der, der den Ausweg weiß. Auf der Bühne redend, drohend, schreiend oder mit gerecktem Arm am Straßenrand die Marschkolonnen seiner Getreuen grüßend. Das Unheil, sieht man, nimmt seinen Lauf. Zunächst noch verzögert. Dann hat die Weimarer Republik ihren kurzen Auftritt. Ebert mit Zylinder, leicht begleitete Tänzerin in Berliner Nachtbars und Revue-Theatern. Filmschnitt und noch einmal Chaos und Anarchie, wartende Arbeitslose, verzweifelte Menschen, Saalschlachten, Straßenkämpfe, kommunistische Agitatoren, LKWs mit SA-Kommandos und das glückliche Ende, Hitler als Reichskanzler. Das Kabinett tritt zusammen, der nächtliche, nicht abreißende Fackelzug, der Führer grüßend am Fenster seines neuen Amtssitzes. Das ist Knopps Erklärung, wie es dazu kommen konnte. Es ist die Nazi-Erklärung, Geschichte jener Jahre, die mythische Erzählung von der Passion des deutschen Volkes und dessen Erlösung durch Hitler. Der Zuschauer fühlt sich mit der Zeit von Film zu Film in diesem Welterklärungsmuster zu Hause, wenn er älter ist, weil er all das schon einmal gehört hat, wenn er im Krieg oder danach geboren wurde, weiß er spätestens jetzt, wie alles ablief und warum es so kam. Geschichte wird mit der Zeit zu etwas, das zur Einrichtung gehört, wie Teppich oder wie Tapete. Sie haben alles Fremdartige und alles Beängstigende verloren, sie hinterlassen keine Fragen und keine Zweifel. Dieses Gefühl des Vertrauten hält an, wenn Deutschland zu Nazi-Deutschland geworden ist. Nur wenige immer wiederkehrende Bildmotive. Militärparaden und Rheinlandbesetzung, Reichsparteitag und Reichsautobahnen. Dann das Entstehen des Großdeutschen Reiches. Hitler im offenen Wagen, auf der Fahrt nach Wien und ins Sudetenland. Keine Waffen, nur Jubel und Begeisterung. Die Blitzkriege. Vormarsch, Stukas, Panzer, am Ende die Siegesparade im zerbombten Warschau oder auf den pompösen Pariser Champs-Élysées. Dann ändert sich das Bild. Luftkämpfe und brennendes London. Ab jetzt laufen die Kriegslieder auf der Tonspule mit. Wenn wir fliegen, gen England. Einmarsch in die Sowjetunion. Schweres Geschütz, Panzerkeile, die deutschen Marschkolonnen und die nach rückwärts geführten Gefangenheere. Dazu das Russlandlied. Führerbefehl, wir folgen dir. Das Unheil. Malende Panzerketten im Schlamm, ein erfrorener Soldat im Schnee, Schneesturm, Dezember 1941, das Ende des Vormarsches von Moskau. Stalingrad, noch einmal derselbe erfrorene Soldat im Schnee, die toten Gesichter der übrig gebliebenen, der Elendsmarsch in die Gefangenschaft. Die Invasion, die Übermacht des Materials und das Attentat, der Riss in der Volksgemeinschaft. Die Geschichte ist in diesen Standardeinstellungen erstarrt. Aus ihrem disparaten und komplexen Material ist ein Rahmen geworden, der die Wahrnehmung lenkt und kanonisiert. Auch die Darstellung der Verbrechen folgt diesem Muster. Für die Judenverfolgung im Vorkriegsdeutschland braucht Knopp nur ein einziges Bild, eine brennende Synagoge. Für den Holocaust reichen zwei Einstellungen, für fahrende Deportationszüge und eine Luftaufnahme von den Baracken der Lagerstadt Auschwitz. Diese letzten Aufnahmen sind aus gehöriger Distanz aufgenommen oder weit entfernt und noch dazu unscharf. Es besteht also keine Gefahr, ihnen so nahe zu kommen, dass Gefühle entstehen und mit ihnen schlechte Erinnerungen oder quälende Fragen. Spätestens wenn man die Bilder ein zweites Mal gesehen hat, hat man das Thema unter Kontrolle. Die meisten der eben genannten Bilder haben den Köpfen von großen Teilen der älteren Generation bis heute überlebt. Es gibt, so der Befund eines neueren wissenschaftlichen Interviewprojekts der Leitung von Professor Harald Welzer, offenbar so etwas, wie der Abschlussbericht formuliert, so etwas wie einen gesellschaftlich standardisierten Assoziationsraum der NS-Vergangenheit. Und dieser Raum scheint mit einem klar begrenzten und bekannten Inventar von Bildern und Tönen ausgestattet zu sein. Zitat Ende. Abweichungen davon werden, wie ein Experiment im Rahmen des Projekts gezeigt hat, mit Irritation aufgenommen. Man hat einfach nicht mehr nur Wochenschauaufnahmen genommen, sondern man hat Privatfotos von Hochzeiten, von Amateurfilmen genommen, hat sie kombiniert mit einer bekannten Einstellung, hat dann Auschwitz-Bilder genommen. Jedenfalls hat ein völlig neues Setting gemacht, abweichend von dem, was in den Wochenschauen präsentiert wurde. Und das Testpublikum hat mit Irritation und Empörung reagiert. Man ahnt angesichts dieses Befundes, warum Knopp die Geschichte so erzählt. Seine Zuschauer können sich darin wie zu Hause fühlen. Zu diesem Gefühl des Vertrauten und der Kontrolle tragen die Zeitzeugen bei, von denen jedes Mal an die 20 auftreten. Knopps sorgfältig sortierte Geschichtsagenten vertreten die ältere Generation am Set. Anklagen und Verbrechensgeschichten sind von den wenigsten zu erwarten. Abgesehen von den stets wechselnden Angehörigen, Freunden, Sekretärinnen und Adjutanten sind die meisten übrigen Zeitzeugen dem Zuschauer längst alte Bekannte geworden, weil viele von ihnen in vielen Filmen auftreten. Zwar wechselt manchmal die Berufsbezeichnung oder die Identität, was weniger Versetzungen oder Abkommandierungen geschuldet ist, als vielmehr den Erfordernissen der Dramaturgie. Der Wert des Zeitzeugen, das begreift man sofort, bemisst sich nach der Nähe zur jeweiligen Hauptperson. Also wird diese Nähe durch die entsprechende Ankündigung notfalls nachträglich hergestellt. Ein Herr Spitzi, der in 7 Filmen immer wieder auftaucht, ist fast in jedem Film ein anderer. Mal fungiert er als, ich zitiere, Referent bei Hitler, mal, ich zitiere, Referent bei Ribbentrop, mal als Mitarbeiter von Canaris und schließlich eher formlos als NS-Diplomat. Der Augenzeuge Lindemann erscheint sogar innerhalb eines einzigen Films, je nach Situation, in 4 unterschiedlichen Rollen. Knopps Zuschauer werden für diese Abwechslung dankbar sein. Hauptsache, die Zeitzeugen fassen sich kurz, nie länger als 40 Sekunden und sie haben was zu erzählen. Außerdem kennt man die Gesichter. Sie sind die Muster in Teppich und Tapete. Hitler lebt. Guido Knopp, der sein Studium der Geschichte mit einer Promotion zur Parteiengeschichte der frühen Weimarer Republik abgeschlossen hatte und danach Redakteur bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und der Welt am Sonntag gewesen war, arbeitete seit 1978 beim ZDF und war dort 1984 Leiter der von ihm gegründeten Redaktion Zeitgeschichte geworden. Den Durchbruch schaffte er 1991 mit der gemeinsam mit dem russischen Fernsehen produzierten Serie Der verdammte Krieg, um der es um den Überfall auf die Sowjetunion ging. Und endgültig 1995 mit dem Sechsteiler Hitler eine Biografie. Hier entwickelte er die formalen Neuerungen, die zu seinem Markenzeichen wurden. Die Kombination von historischem Filmmaterial mit neu gedrehten Sequenzen an den Tatorten, knappen Zeitzeugenberichten vor dunklem, neutralem Hintergrund, abgefilmten und also beschleunigten Fotos, in diffusem Licht nachgestellten Spielszenen, immer nur bis an die Knie oder immer nur ab der Stirn, das Ganze zusammengehalten und vorangetrieben durch einen schlagwortartigen, auf Effekte angelegten Kommentar und eine nie abreißende und nur je nach Situation variierte Musik. Knopp hat 1999, mittlerweile ein erfolgreicher Fernsehmann, in einem Positionspapier sein historisches Ereignisfernsehen, wie er es nannte, als einzige Chance bezeichnet, bei der Flut von medialen Unterhaltungsangeboten ein Millionenpublikum zu erreichen. Und dieses Ziel ist für ihn ein Muss, wie sein programmatischer Satz Aufklärung braucht Reichweite erkennen lässt. Felsenfest davon überzeugt, dass in seinen Serien, auch das eine Formulierung von ihm, Qualität und Quote zur Deckung kommen, schreibt er ihnen nicht weniger zu, als dass sie zu einer, ein letztes Mal zitiere ich ihn, Demokratisierung des historischen Diskurses beitrügen. Dass diese Filme ihr Publikum erreichen, zeigt, die Machart kommt an. Knopp hat sie nicht erfunden, sondern er hat von angloamerikanischen Vorbildern gelernt. Darauf gestützt war er im Bereich des öffentlich-rechtlichen Fernsehens der Erste, der auf die von den Kommerzsendern praktizierte Trivialisierung der Programme und den dadurch ausgelösten Quotenkampf mit Erfolg reagierte. Er hat das, und ich sage das, weil ich selber 10 Jahre Dokumentarfilme für die ARD und das ZDF gemacht habe, mit einiger internen Kenntnis. Er hat das bis dahin oft betuliche und wortreiche deutsche Bebilderungsfernsehen in ein spannend gemachtes, vom visuellen Material lebendes und die Techniken des modernen Films nutzendes Bilderfernsehen verwandelt. Allerdings lohnt die Frage, ob sein erfolgreiches Fernsehen auch zur Aufklärung beiträgt und tatsächlich eine Demokratisierung des historischen Diskurses bewirkt. Möglicherweise verdankt sich ja die Reichweite, die er vorweisen kann, 21-23%, also 7-9 Millionen haben die Filme dieser Serie erreicht. Und dann sind die wiederholt worden und dann sind sie in Österreich gesendet worden und dann in 75 Länder, wie das ZDF schreibt, dann nochmal verkauft worden. Also es lohnt sich nachzufragen, ob dieser Erfolg vielleicht mehr mit dem zusammenhängt, was diese Filme inhaltlich vermitteln. Der Verdacht bestätigt sich, wenn man sich einzelne Muster dieser Filme näher anschaut. Hitler ist der unbestrittene und allzeit präsenter Mittelpunkt. Er beherrscht die Szene in allen Rollen, als Redner. Die Verknappung, die er am Schneidetisch des ZDF erfahren hat, bekommt ihm gut. Kurze Auftritte aus der Kampfzeit, die seinen fanatischen Willen zur Macht belegen, oder Sätze des Staatsmannes, die wie Gesetze klingen. Hitler, ein einziges Kraftzentrum, der Feldherr. Zu Besuch bei den Truppenteilen, Tag der Wehrmacht am Kartentisch, die Front inspizierend, die Paraden nach den Blitzkriegen, bei der Besichtigung neuer Waffen, Hitler, ein Soldat unter Soldaten. Der Sieger am Fenster nach der Machtübernahme, bei den Olympischen Spielen, auf dem Heldenplatz in Wien, im Sudetenland, Einfahrt in Berlin nach dem Sieg im Westen, Hitler, das Objekt der Verzückung. Der Führer, Fahnenweihe, Totenehrung, Reichsparteitag, Hitler, der entrückte Gesandte der Vorsehung. Nürnberg ist das Zentrum des Kultes. Hier wird Jahr für Jahr der Bund zwischen Führer und Gefolgschaft rituell gefeiert und befestigt. Der Mittelpunkt aber, von dem alles ausgeht und wohin alles zurückgeht, ist nicht die Reichshauptstadt Berlin oder das jeweilig wechselnde Führerhauptquartier, sondern der Berghof. An diesem magischen Ort, fern von den Menschen, auf Augenhöhe mit den Tausendern, im Angesicht des Schicksals wirkt der Führer. Hier denkt er nach, hier bespricht er sich mit den engsten Mitarbeitern, hier fällt er die Entscheidungen, hier ist er in kurzen Pausen noch einmal Mensch mit jungen Hunden oder Kindern, hierin zitiert er diejenigen, die wie Goebbels über eine Affäre gestrauchelt sind oder solche wie Porsche, der ein Zukunftsprojekt den VW in der Tasche hat. Hier schaut er mit dem Rücken zum Betrachter lange und schweigend in die Zukunft. Der Berghof ist der einzige Ort, der fast in jedem Film der 24-teiligen Serie und immer als farbige Sequenz vorkommt. Das Material entstammt einem Amateurfilm von Eva Braun, der Hitler-Intima. Aber deren Prominenz ist nicht der einzige Grund, warum diese Privataufnahmen so wirkungsvoll sind. Es liegt doch daran, dass sie nicht in Schwarz-Weiß, sondern in Farbe gedreht sind. Farbe, weil sie unserer Wahrnehmung entspricht, überspringt den natürlichen Abstand, der allem Vergangenen anhaftet. Sie schafft, im Unterschied zum Schwarz-Weiß, Nähe und stellt Intimität her. Sie liefert das, was Knopp wünscht, ich zitiere, Hitler zum Anfassen. Deshalb hat er diesen Amateurfilm in seine Filme einmontiert und den Obersalzberg in den Bayerischen Alpen zur Hauptstadt des Dritten Reiches gemacht. Die Herkunft des privaten Berghof-Films wird den Zuschauern nicht mitgeteilt. Das gilt auch für die Masse des sonst verwendeten historischen Filmmaterials. Es stammt sämtlich, wie wir uns denken können, aus den Archiven Nazi-Deutschlands, stellt also kein Abbild dieser Epoche, sondern deren von Goebbels fabriziertes Selbstbild dar. Der Hitler, der in Knopps Geschichtsfernsehen auftaucht, ist derselbe, den Millionen von Volksgenossen und Volksgenossinnen damals im Film zu sehen bekamen. Knopps Fernsehen ist die Nazi-Wochenschau mit anderen Mitteln. Ein Hinweis auf die Provenienz dieses Propagandamaterials erfolgt nur in den ganz seltenen Fällen, wenn Wochenschau-Ausschnitte mit dazugehörigem Ton verwendet werden. So reproduziert Knopps tönende Wochenschau ungebrochen die ideologische Weltsicht der Nazis und lässt sie für den Betrachter zur historischen Wirklichkeit werden. Ein Kritiker hat Knopps Fernsehen vorgeworfen, es inszeniere die mediale Verlängerung des Führerprinzips in die Gegenwart. Der Kritiker hat recht. Hitler lebt. Hitler lebt, das gilt auch für einen anderen Akteur, dem Knopps Filme eine gleißende Bühne schaffen, die Wehrmacht. Wir erinnern uns, ein fester Bestandteil der Standarderzählung sind die Blitzkriege und Blitzsiege der Jahre 1939-40, denen das Unheil von Moskau, die Katastrophe in Stalingrad, die Landung der Alliierten und der Sturm auf Berlin folgen. Sie demonstrieren die unwiderstehliche Kraft des deutschen Angriffs, das Tempo der deutschen Siege, die strategische Leistung der Generalität und die selbstverständliche Tapferkeit des deutschen Soldaten, wie seinen Heldenmut auch in aussichtsloser Lage. Doch damit nicht genug. In 12 von 24 Filmen der Serie wird die Wehrmacht zum ausschließlichen Thema. Dönitz, ein Unsympathling, erscheint immerhin als Aufhänger, um den heroischen, aber gescheiterten Einsatz der U-Boot-Waffe im Atlantik vorzuführen. Paulus, eine ziemlich blasse Figur, bietet die Gelegenheit, die Schlacht von Stalingrad noch einmal zu inszenieren und die Generalstabsdebatte Ausbruch aus dem Kessel oder Halten unter selbsternannten Experten fortzuführen. Manstein, Hitlers Wunderwaffe, wie der Kommentar ihn süffig nennt, demonstriert das strategische Genie deutscher Truppenkommandeure und erzählt zugleich die Lieblingsgeschichte der geschlagenen deutschen Generäle, die Klage über ihre durch Hitlers Unfähigkeit verlorenen Siege. Sie kennen alle den Titel dieses Bestsellers von Manstein. In Rommel erleben wir den Typ Haudegen mit Herz und kriegen einen kompletten Kriegsfilm zu sehen. Rommel im Polenfeldzug als Begleitkommando des Führers, der Sturmlauf seiner 7. Panzerdivision in Frankreich, Triumph und Ende des Afrikakorps, Rommel als Verlierer der Invasion. Jodel, ein Lehrfilm aus dem Generalstab, führt mit den Mitteln moderner Computeranimation auf siegreiche Nebenschauplätze. Hauptnah zu erleben sind der Überfall auf Dänemark, Norwegen, mit dem heldenhaften Sieg der Gebirgsjäger bei Narvik und dem Vorstoß derselben Waffengattung in den Kaukasus bis auf den Schneegipfel des Elbrus. Ernst Udet ist ein Film über die Fliegerei, Werner von Braun einer über die deutsche Raketenwaffe, die zwar für den Endsieg noch nicht ausreichte, aber dafür später die Landung auf dem Mond möglich war. Natürlich sind auch große Teile der Biografien von Canaris, Speer und Porsche Beiträge zu Wehrmacht und Krieg, nämlich ziemlich offene Loblieder auf die Raffinesse der von Canaris geleiteten militärischen Abwehr, auf das Speersche Rüstungswunder bzw. auf ein Genie deutscher Ingenieurskunst namens Porsche. Alle diese Filme sind im ZDF-Studio umgeschnittene Wochenschaubeiträge. Sie reproduzieren versetzt mit den ganz seltenen kritischen Rückblicken ehemaliger Soldaten und eingerahmt von einem predigerhaften moralischen Kommentar die alten Werte Ehre, Stolz und Heldentum. Und, klammheimlich, wir hätten doch noch gewinnen können, wenn... Zwei Drittel unseres Publikums, so hat Knopp in einem Rechenschaftsbericht mitgeteilt, sind älter als 50 Jahre. Aus unzähligen Briefen und Gesprächen erfahren wir fast täglich, dass gerade unsere Art der Aufarbeitung älteren Menschen hilft, die eigene Geschichte besser zu verstehen. Das ist wie Nachfragenergaben keine Übertreibung. Knopps Fernsehen hat so etwas wie eine nach Millionen zählende anonyme Selbsthilfegruppe der Nazi-Generation gestiftet. Wie bei einem Rollenspiel wird im geschützten Raum der eigenen vier Wände noch einmal die Zeit des Dritten Reiches mit all seinen rauschhaften Triumphen und furchtbaren Enttäuschungen durchgespielt. Wie die Erfahrungen der ersten Wehrmachtsausstellung, aber auch Diskussionen aus Anlass der neuen deutschen Familienromane Uwe Timm, Wiebke Bruns, Sie kennen die Namen und die Bücher, denke ich, wäre nichts notwendiger als ein solch nachträgliches Durcharbeiten der eigenen, meist schon lange emotional stillgelegten Vergangenheit. Guido Knopp allerdings, dem würden Sie nach meinen bisherigen Ausführungen zustimmen, ist als anleitender Therapeut für eine solche Aufgabe eine glatte Fehlbesetzung. Der Religionsphilosoph Klaus Heinrich hat einmal darauf hingewiesen, dass die Realgeschichte, also das, was wir normalerweise unter Geschichte verstehen, beim zweiten Blick ein Ingredienz erkennen lässt, dass er Faszinationsgeschichte nennt. In dem, was fasziniert, so formuliert er, durch die reale Geschichte hindurch sind unerledigte Konflikte, nicht ausgetragene Spannung, ist das nicht gelöste Problem jeweils präsent. In diesem knappen Satz könnte beschrieben sein, warum die Nazizeit nicht vergehen will. Warum sie als versunkenes, verdrängtes und öfter verleugnetes oder verschwiegenes Atlantis immer wieder auftauchen muss. Unerledigte Konflikte, das könnte der klaffende Riss zwischen den unendlichen Hoffnungen eines nationalen wie individuellen Aufbruchs und das totale Scheitern beider Gewissheiten am 8. Mai 1945 sein. Nicht ausgetragene Spannung. Damit können die unversöhnten Extreme vom erlebten Rausch der entgrenzten Gewalt im Krieg und Völkermord und von der Rückkehr in den langweiligen Zivilisationskerker der Moral gemeint sein. Das nicht gelöste Problem, das könnte die Umschreibung für die trotzige Leugnung der eigenen Schuld oder für die ganz inwendig spürbare Scham sein. Knopp katapultiert mit seinen Bildern die älteren Zuschauer noch einmal in die Erregungszustände von damals und liefert mit seinem Kommentar gleichzeitig die Beruhigungsmittel für die unvermeidliche Landung in der Gegenwart. Als Beispiel möge der 2004 gedrehte Film über Alfred Jodl dienen. Jodl, wie wir wissen, Hitlers engster militärischer Mitarbeiter über 5 Jahre lang. Ausgehend vom Kommissarbefehl, den Jodl unterzeichnet hatte, verweist der Filmkommentar auf das Schicksal der Gefangenen und der Juden beim Überfall auf die Sowjetunion. Ich zitiere, Millionen werden ermordet. Dann die Frage, was weiß Jodl vom Jahrhundertmord? Als Antwort der eingespielte Originalton von dessen Aussage in Nürnberg. Er habe niemals, mit keiner Andeutung, mit keinem Wort und mit keinem Schriftstück von der Vernichtung der Juden gehört. Der Kommentar setzt nach. Der wichtigste Manager des Krieges an Hitlers Seite, weiß er wirklich nichts von dessen eigentlichem Ziel? Oder will er sich nicht erinnern? Nächste Einstellung. Ein Zeitzeuge, Jodls Neffe, hat als Soldat bei Minsk 1941 eine Judenerschießung beobachtet und will noch im Krieg von seinem Onkel wissen, was es damit auf sich hat. Der lässt ihm über eine Tante ausrichten, er habe keine Ahnung von sowas, das sei alles Sache von Bormann. Der Kommentar, nach dem Krieg wird Jodl sagen, wenn er gewusst hätte, dass Hitler ein Verbrecher ist, dann hätte er die Konsequenz gezogen. Es folgt die Vorlage eines Dokuments, in dem der General der Wehrmacht die Deportation der dänischen Juden mitteilt. Kommentar, er ist kein Mörder, aber einer, der das Morden möglich macht. Dann das Statement von Jodls Biografen, der zwar konzidiert, dass Jodl vieles nicht gewusst und bei vielem auch weggesehen habe, dass aber dessen Behauptung, er sei ahnungslos gewesen, reine Apologie sei. Zum Abschluss der Sequenz der Kommentar des Films, Jodls Welt ist mit Stacheldraht umzäumt. Hier im Führerhauptquartier Wolfschanze in Ostpreußen verbringt er den größten Teil der Kriegsjahre. Im Bunker oder in seiner eigenen Baracke finden mehr als 5000 Besprechungen mit Hitler statt. Eine Welt fernab der Wirklichkeit. Eine Mischung aus Kloster und KZ, wird Jodl später sagen. Ein Ort, an dem das Gewissen seinen Dienst versagt. Die Sequenz, die 5 Minuten gedauert hat, viel Zeit bei einem Film von 45 Minuten Länge, lässt die Methode erkennen, mit der Knopp die faszinierende Reise seiner Zuschauer zurück in die Vergangenheit begleitet und moderiert. Er konfrontiert sie zwar mit den Belegen einer anderen Wirklichkeit, als sie auf seinen Goebbels-Clips zu sehen ist, er spricht von Verbrechen, von Morden, von Millionen Opfern, aber gleichzeitig entlastet er diejenigen, die als Täter all dieser Taten in Frage kommen könnten, die Protagonisten seiner Filme. Er tut es mit subtilen Subtexten. Jodl im Führerhauptquartier isoliert von der Wirklichkeit bekommt so etwas wie einen Tunnelblick. Seine Urteilsfähigkeit nimmt Schaden. Das Ergebnis, das Gewissen versagt seinen Dienst. Zusammenbruch des Netzes, Stromausfall, Blackout. Noch wirkungsvoller aber sind Knopps Fragen. Weiß Jodl etwas von dem Mord an den Juden? War das nicht Sache der Partei, also Bormanns? Oder hat er etwas gewusst, aber weggesehen? Hätte er Konsequenzen gezogen, wenn er etwas gewusst hätte? Will er sich nur nicht erinnern, obwohl er etwas oder vielleicht alles gewusst hat? Wenn Jodl sich aber sogar am Judenmord beteiligt hat, war er dann Mörder oder ging es nur um Beihilfe zum Mord? Auch wenn ein belastendes Dokument oder die kritische Aussage eines Zeitzeugen eine einzelne Frage beantwortet und damit erledigt, die Summe der Knopfschen Fragen produziert einen Nebel von Zweifel, in denen sich die Kontur der Fakten und die Gewissheit des Urteils wie in einem chemischen Prozess auflöst. Vorsorglich hat Knopp in der Eingangssequenz schon mitgeteilt, dass das gegen Jodl verhängte Todesurteil ein umstrittenes Urteil gewesen sei. Es habe einen Mann getroffen, der die Augen verschloss vor den Verbrechen. Damit hat Knopp seinen Zuschauern schon in den ersten Filmminuten zwei beruhigende Botschaften zukommen lassen. Erstens, es geht ihm nicht um eine Fortsetzung der Siegerjustiz von Nürnberg, eher um deren allfällige Überprüfung. Und zweitens, er wird nicht nach den Verbrechen der Hauptfigur fragen, sondern nur, inwieweit diese davon wusste. Mit diesem Sicherheitsgurt versehen, kann der Zuschauer losfliegen in die Galaxis des tausendjährigen Reiches. Der Jodl-Film ist einer der differenziertesten der gesamten 24-teiligen Serie. Aber das Muster wurde wie bei einem weltweit inszenierten Lloyd Webber-Musical schon 1997 zu Beginn der Serie festgelegt und wird abgesehen von kleinen Variationen unverändert beibehalten. Was wusste Speer, der Herr über Millionen Arbeitssklaven, von deren Vernichtung durch Arbeit? Was wusste Schirach davon, dass seine Hitlerjungen für Vernichtungskrieg und Opfertod erzogen wurden? Hat Dönitz während des Krieges mit konkreten Fakten über den Judenmord konfrontiert, das sofort verdrängt? Hat Keitel weggesehen, als der Führerzug in der Ukraine die Massengräber von Ermordeten passierte? Haben Braun und Porsche die toten Häftlinge nicht gesehen, die bei ihren Projekten draufgingen? Kann man Manstein als Mörder bezeichnen, weil er im Herbst 1941 einen berüchtigten Befehl erließ, mit dem er den Judenmord der Einsatzgruppen billigte? All das sind Zitate und nicht von mir paraphrasiert. Dann eine kleine Variation des Musters durch die Frage nach den Motiven. Zitat, was ist Manstein? Antisemitisch, opportunistisch oder nur ehrgeizig? Eine ähnliche Frage geht an Schirach, der als Gauleiter von Wien judenfrei gemacht hat. Ist der Gauleiter ahnungslos? Ist er gleichgültig oder machtlos angesichts des Schicksals der verschleppten Juden? Offensichtlich hängt von der Antwort, ob Manstein Nazi oder bloß Opportunist, ob Schirach gefühllos oder machtlos war, alles ab. Da aber diese Frage nach dem Motiv oder Gefühlslage des Protagonisten nicht beantwortet werden kann, bleibt der gesamte Vorgang unabgeschlossen. Die viel entscheidendere Frage nach der Tatbeteiligung ist infolge dieser neu ausgelegten Spur ohnehin längst aus dem Blick geraten. Zur Meisterschaft entwickelt wird das im Jodl-Film eingangs auftauchende Motiv des Nicht-Hinschauen-Wollens. Ribbentrop, der seine Botschafter in den besetzten Gebieten Europas anwies, die dort durchgeführten Judendeportationen zu unterstützen, wusste genug, um ganz genau zu wissen, dass er nicht mehr wissen will. Porsche konnte wissen, aber es hat ihn wohl nicht interessiert. Und Speer darf mit gewohnt selbstkritischer Raffinesse selbst das Wort ergreifen. Ich hätte verstehen müssen, wenn ich hätte verstehen wollen. Den Höhepunkt dieser argumentativen und rein konjunktivischen Pirouette liefert eine Passage im Keitel-Film, bei der es auch um die Rolle der Wehrmacht insgesamt geht. Nachdem der Zuschauer darüber informiert wurde, dass Keitel über Hitlers Rassenkrieg Bescheid wusste, zum Beleg erscheint im Film ein Filmausschnitt über eine Judenerschießung der SS. Und ein ehemaliger Generalstabsoffizier bei Gott geschworen hat, dass er niemals von derartigen Massenmorden gehört habe, verkündet der Kommentar über den Bildern eine Kolonne fröhlich durch Russland ziehender Lanzer, inhaltsschwer fragend, Wissen, Nichtwissen, nicht wissen wollen? Knopp weiß, dass nicht hinschauen wollen zwar moralisch fragwürdig sein mag, aber keinen juristischen Tatbestand erfüllt, also keine Strafverfolgung auslöst. Und er weiß, dass er mit dem Wechsel der Perspektive von der Frage nach der Beteiligung an Verbrechen zu der nach dem Wissen um Verbrechen punktgenau beim Lieblingssatz der Deutschen nach 1945 gelandet ist, man habe von alledem nichts gewusst. Seine Filme greifen diesen Satz auf und geben ihm eine Form, mit der auch die Jüngeren etwa im Umgang mit Opa und Oma etwas anfangen können. Den Deutschen im Dritten Reich, schrieb ein Medienkritiker in der Zeit, wurde vorgeworfen, sie hätten aus Selbstschutz eine Lebensform des Halbwissens kultiviert. Aber verhält sich nicht geradezu komplementär zum Verdrängten und Halbgewussten der Nazizeit das raunend Halbgeschehene der Knopp'schen Filme? Die Rekonstruktion ungesehener Vorgänge nach dem Schema von Akte XY ungelöst? Ich denke, präziser kann man das nicht formulieren. Knopp betreibt nicht nur einen Revisionismus der Form, wie ihm von der FAZ zum Beispiel vorgeworfen wurde. Er arbeitet auch an der Umdeutung der Verläufe und der Wirkkräfte der Geschichte Nazi-Deutschlands. Den halben Freispruch und die moralische Entlastung, die Knopp auf diese Weise Hitlers Helfern gewährt, geht zu gleichen Teilen auch an die Zuschauer. Sie teilen mit den Prominenteren auf dem Bildschirm, dass sie nichts gewusst oder nur vom Hörensagen etwas erfahren und vielleicht auch nicht immer genau hingeschaut haben. Mit Verbrechen jedenfalls hatten sie nie etwas zu tun gehabt. Dafür waren H. und das Rudel verantwortlich gewesen. Hitler ist geschaut, hat Knopp nicht unbescheiden erklärt. Und er ist fortgefahren. Ein Faszinosum ist er nur für den, der wenig oder gar nichts von ihm weiß. Das beste Mittel gegen Hitler-Nostalgie ist Hitler selbst. Zitat Ende. Hochglanzsätze einer PR-Agentur, die mit Geschichtsschreibung nichts zu tun haben. Guido Knopp ist nicht der Exorzist der Hitler-Nostalgie, als den er sich anpreist, sondern der Vermarkter. Und indem er Täter mit Goldrand und die Nazizeit als Erlebnispark präsentiert, verstärkt er das Faszinosum, das von dieser Spukgeschichte immer noch ausgeht. 48% der 18 bis 25-Jährigen, so hat Knopp Sender das ZDF in einer Umfrage im April dieses Jahres ermittelt, wissen mit dem Begriff Holocaust nichts anzufangen. Dankeschön. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Frage, was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit, muss erläutert werden. Sie geht von einer Formulierung aus, die sich während der letzten Jahre als Schlagwort höchst verdächtig gemacht hat. Mit Aufarbeitung der Vergangenheit wird nämlich im Allgemeinen nicht gemeint, dass man das Vergangene im Ernst verarbeite, seinen Bann breche durch helles Bewusstsein, sondern man will einen Schlussstrich darunter ziehen und womöglich es selbst aus der Erinnerung wegwischen. Der Gestus, es solle alles vergessen und vergeben sein, der demjenigen anstünde, dem Unrecht widerfuhr, wird von den Parteigängern derer praktiziert, die es begingen. In einer wissenschaftlichen Kontroverse schrieb ich einmal, im Hause des Henkers soll man nicht vom Strick reden, sonst hat man Ressentiment. Aber dass die Tendenz der Unbewussten und der gar nicht so unbewussten Abwehr von Schuld mit dem Gedanken der Aufarbeitung der Vergangenheit so absurd sich verbindet, ist Anlass genug für Überlegungen, die sich auf einen Bereich beziehen, von dem heute noch ein solches Grauen ausgeht, dass man zögert, ihn beim Namen zu nennen. Man will von der Vergangenheit loskommen, mit Recht, weil unter ihrem Schatten gar nicht sich leben lässt und weil des Schreckens kein Ende ist, wenn immer nur wieder Schuld und Gewalt mit Schuld und Gewalt bezahlt werden soll. Mit Unrecht, weil die Vergangenheit, der man entrinnen möchte, noch höchst lebendig ist. Der Nationalsozialismus lebt nach. Und bis heute wissen wir nicht, ob bloß als Gespenst dessen, was so ungeheuerlich war, dass es am eigenen Tode noch nicht starb, oder ob es gar nicht erst zum Tode kam, ob die Bereitschaft zum Unsäglichen fortwest in den Menschen wie in den Verhältnissen, die sie umklammern. Ich betrachte das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie als potenziell bedrohlicher, denn das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie. Nur darum machen zwielichtige Figuren ihr Comeback in Machtpositionen, weil die Verhältnisse sie begünstigen. Demgegenüber scheint mir die Fortexistenz rechtsradikaler Gruppen nur ein Oberflächenphänomen. Dass die Vergangenheit in Deutschland keineswegs bloß im Kreis der sogenannten Unverbesserlichen noch nicht bewältigt war, ist unbestritten. Es wird da immer wieder auf den sogenannten Schuldkomplex verwiesen. Oft mit der Assoziation, dieser sei durch die Konstruktion einer deutschen Kollektivschuld eigentlich erst geschaffen worden. Unbestreitbar gibt es im Verhältnis zur Vergangenheit viel Neurotisches. Gesten der Verteidigung dort, wo man nicht angegriffen ist. Heftige Affekte an Stellen, die sie real kaum rechtfertigen. Mangel an Affekt gegenüber dem Ernstesten. Nicht selten auch einfach Verdrängung des Gewussten oder Halbbewussten. Sehr groß ist die Zahl derer, die von den Geschehnissen damals nichts gewusst haben wollten, obwohl überall Juden verschwanden und obwohl kaum anzunehmen ist, dass die, welche erlebten, was im Osten geschah, stets über das geschwiegen haben sollen, was ihnen unerträgliche Last gewesen sein muss. Man darf wohl unterstellen, dass zwischen dem Gestus des von allem nicht gewusst Habens und zumindest stumpfer und ängstlicher Gleichgültigkeit eine Proportion besteht. Jedenfalls haben die dezidierten Feinde des Nationalsozialismus von Anbeginn sehr genau Bescheid gewusst. Sie alle, meine Damen und Herren, kennen auch die Bereitschaft, heute das Geschehen zu leugnen oder zu verkleinern. So schwer es fällt, zu begreifen, dass Menschen sich nicht des Arguments schämen, es seien doch höchstens nur 5 Millionen Juden und nicht 6 vergast worden. Irrational ist weiter die verbreitete Aufrechnung der Schuld, als ob Dresden Auschwitz abgegolten hätte. In der Aufstellung solcher Kalküle, der Eile, durch Gegenvorwürfe von der Selbstbesinnung sich zu dispensieren, liegt vorweg etwas Unmenschliches. Und Kampfhandlungen im Krieg, deren Modell überdies Coventry und Rotterdam hieß, sind kaum vergleichbar mit der administrativen Ermordung von Millionen unschuldiger Menschen. Auch diese Unschuld, das Allereinfachste und Plausibelste, wird abgestritten oder es wird wenigstens kaum darauf reflektiert. Das Unmaß des Verübten schlägt diesem noch zur Rechtfertigung an. So etwas, tröstet sich das naive Bewusstsein, könne doch nicht geschehen sein, wenn die Opfer nicht irgendwelche Veranlassung gegeben hätten, und dies vage irgendwelche mag dann nach Belieben fortwuchern. Zuweilen werden die Sieger zu Urhebern dessen gemacht, was die Besiegten taten, als sie selber noch obenauf waren. Und für die Untaten des Hitler sollen diejenigen verantwortlich sein, die duldeten, dass er die Macht ergriff, und nicht jene, die ihm zujubelten. Die Unsinnigkeit alles dessen ist wirklich Zeichen eines psychisch nicht Bewältigten, einer Wunde, obwohl der Gedanke an Wunden eher den Opfern gelten sollte. Bei all dem jedoch hat die Rede vom Schuldkomplex etwas Unwahrhaftes. In der Psychiatrie, der sie entlehnt ist und deren Assoziationen sie mitschleift, besagt sie, dass das Gefühl der Schuld krankhaft sei, der Realität unangemessen, psychogen, wie die Analytiker es nennen. Mit Hilfe des Wortes Komplex wird der Anschein erweckt, dass die Schuld, deren Gefühl so viele abwehren, abreagieren und durch Rationalisierungen der törichtesten Art verbiegen, gar keine Schuld wäre, sondern bloß in ihnen ihrer seelischen Beschaffenheit als solche erschiene. Das Grauen der Vergangenheit wird verharmlost zur bloßen Einbildung derer, die sich davon betroffen fühlen. Oder sollte gar Schuld selber überhaupt nur ein Komplex, sollte es krankhaft sein, mit Vergangenem sich zu belasten, während der gesunde und realistische Mensch in der Gegenwart und ihren praktischen Zwecken aufgeht? Die Ermordeten sollen noch um das Einzige betrogen werden, was unsere Ohnmacht ihnen schenken kann, das Gedächtnis. Die verstockte Gesinnung derer, die nichts davon hören wollen, fände sich freilich in Übereinstimmung mit einer mächtigen historischen Tendenz. Hermann Heimpel hat mehrfach vom Schrumpfen des Bewusstseins historischer Kontinuität in Deutschland gesprochen, einem Symptom jener gesellschaftlichen Tendenz zur Schwächung des Ichs, die Horkheimer und ich schon vor vielen Jahren in der Dialektik der Aufklärung abzuleiten versucht haben. Diese deutsche Entwicklung, flagrant erst nach dem Zweiten Weltkrieg, deckt sich aber mit der seit Henry Fords History is Bunk bekannten Geschichtsfremdheit des amerikanischen Bewusstseins, dem Schreckbild einer Menschheit ohne Erinnerung. Es ist kein bloßes Verfallsprodukt, keine Reaktionsform einer Menschheit, die, wie man so sagt, mit Reizen überflutet ist und mit ihnen nicht mehr fertig wird, sondern es ist mit der Fortschrittlichkeit des bürgerlichen Prinzips notwendig verknüpft. Die bürgerliche Gesellschaft steht universal unter dem Gesetz des Tauschs, des Gleich um Gleich von Rechnungen, die aufgehen und bei denen eigentlich nichts zurückbleibt. Tausch ist dem eigenen Wesen nach etwas Zeitloses, so wie Ratio selber, wie die Operationen der Mathematik, ihrer reinen Form nach das Moment von Zeit aus sich ausscheiden. So verschwindet denn auch die konkrete Zeit aus der industriellen Produktion. Diese verläuft immer mehr in identischen und stoßweisen, potenziell gleichzeitigen Zyklen und bedarf kaum mehr der aufgespeicherten Erfahrung. Ökonomen und Soziologen wie Werner Sombart und Max Weber haben das Prinzip des Traditionalismus den feudalen Gesellschaftsformen zugeordnet und das der Rationalität den bürgerlichen. Das sagt aber nicht weniger, als dass Erinnerung, Zeit, Gedächtnis von der fortschreitenden bürgerlichen Gesellschaft selber als eine Art irrationaler Rest liquidiert wird, ähnlich wie die fortschreitende Rationalisierung der industriellen Produktionsverfahren mit anderen Resten des Handwerklichen auch Kategorien wie die der Lehrzeit, also des Sich-Erwerbens von Erfahrung, reduziert. Wenn die Menschheit sich der Erinnerung entäußert und sich kurzatmig erschöpft in der Anpassung ans je Gegenwärtige, so spiegelt sie darin ein objektives Entwicklungsgesetz. Aus der allgemeinen gesellschaftlichen Situation, weit eher als aus der Psychopathologie, ist denn auch das Vergessen des Nationalsozialismus zu begreifen. Noch die psychologischen Mechanismen in der Abwehr peinlicher und unangenehmer Erinnerungen dienen höchst realitätsgerechten Zwecken. Die Abwehrenden selbst plaudern sie aus, wenn sie etwa praktischen Sinnes darauf hinweisen, dass die allzu konkrete und hartnäckige Erinnerung ans Geschehene dem deutschen Ansehen im Ausland schaden könne. Die Tilgung der Erinnerung ist eher eine Leistung des allzu wachen Bewusstseins als dessen Schwäche gegenüber der Übermacht unbewusster Prozesse. Im Vergessen des kaum Vergangenen klingt die Wut mit, dass man, was alle wissen, sich selbst ausreden muss, ehe man es den anderen ausreden kann. Sicherlich sind die Regungen und Verhaltensweisen, die ich angezogen habe und die Sie alle fraglos aus ungezählten Erfahrungen kennen, als solche insofern nicht unmittelbar rational, als sie die Tatsachen verzerren, auf die sie sich beziehen. Rational aber sind sie in dem Sinn, dass sie sich an gesellschaftliche Tendenzen anlehnen und dass, wer so reagiert, sich einig weiß mit dem Zeitgeist. Ein solches Reagieren kommt unmittelbar dem Fortkommen entgegen. Wer sich keine unnützen Gedanken macht, der streut keinen Sand ins Getriebe. Es empfiehlt sich, nach dem Mund dessen zu reden, was Franz Böhm so prägnant nicht öffentliche Meinung nannte. Die sich einer Stimmung anpassen, die zwar durch offizielle Tabus im Schach gehalten wird, darum aber nur umso mehr Virulenz besitzt, qualifizieren sich gleichzeitig als dazugehörig und als unabhängige Männer. Schließlich blieb die deutsche Widerstandsbewegung ohne Massenbasis und eine solche ist schwerlich von der Niederlage herbeigezaubert worden. Gewiss darf man hoffen, dass die Demokratie tiefer Wurzeln geschlagen hat als nach dem Ersten Weltkrieg. Aber die Rancune gegen die Re-Education spricht doch deutlich genug. So viel wird man sagen können, dass das System politischer Demokratie zwar in Deutschland als das akzeptiert wird, was in Amerika a working proposition heißt, also als funktionierendes, das bis jetzt Prosperität gestattete oder gar brachte. Aber Demokratie hat nicht derart sich eingebürgert, dass sie die Menschen wirklich als ihre eigene Sache erführen, sich selbst als Subjekte der politischen Prozesse wüssten. Sie wird eben als ein System unter anderen empfunden. So wie wenn man auf einer Musterkarte die Wahl hätte zwischen Kommunismus, Demokratie, Faschismus, Monarchie. Nicht aber als identisch mit dem Volk selber, als Ausdruck seiner Mündigkeit. Ohnehin definiert es die heute herrschende Ideologie, dass die Menschen, je mehr sie objektiven Konstellationen ausgeliefert sind, über die sie nichts vermögen oder über die sie nichts zu vermögen glauben, desto mehr dies Unvermögen subjektivieren. Nach der Phrase, es käme allein auf den Menschen an, schieben sie alles den Menschen zu, was an den Verhältnissen liegt, wodurch dann wieder die Verhältnisse unbehelligt bleiben. Indem die westliche Welt als Einheit sich wesentlich durch die Abwehr der russischen Drohung bestimmt, sieht es so aus, als hätten die Sieger von 1945 das bewährte Bollwerk gegen den Bolschewismus nur aus Torheit zerstört, um es wenige Jahre danach wieder aufzubauen. Von dem zur Hand liegenden Hitler hat es ja immer gesagt, führt ein rascher Weg zur Extrapolation, dass er auch mit anderem Recht gehabt habe. Aber der Widerstand gegen den Osten hat in sich selbst eine Dynamik, welche das in Deutschland Vergangene erweckt. Nicht bloß ideologisch, weil die Parole vom Kampf gegen den Bolschewismus von jeher denen zur Tarnung verhalf, die es mit der Freiheit nicht besser meinen als jener, sondern auch real. Nach einer schon während der Hitlerzeit gemachten Beobachtung, zwingt die organisatorische Schlagkraft der totalitären Systeme ihren Gegnern etwas von ihrem eigenen Wesen auf. Solange das ökonomische Gefälle zwischen dem Osten und dem Westen noch andauert, hat die faschistische Spielart größere Chancen bei den Massen als die östliche Propaganda, während man andererseits freilich auch noch nicht zur faschistischen Ultima Ratio sich gedrängt sieht. Für beide totalitären Formen aber sind die gleichen Typen, die gleichen Menschentypen anfällig. Man beurteilte die autoritätsgebundenen Charaktere überhaupt falsch, wenn man sie von einer bestimmten politisch-ökonomischen Ideologie her konstruierte. Die wohlbekannten Schwankungen der Millionen von Wählern vor 1933 zwischen der nationalsozialistischen und kommunistischen Partei sind auch sozialpsychologisch kein Zufall. Amerikanische Untersuchungen haben dargetan, dass jene Charakterstruktur gar nicht so sehr mit politisch-ökonomischen Kriterien zusammengeht. Vielmehr definieren sie Züge wie ein Denken nach den Dimensionen Macht-Ohnmacht, eine bestimmte Starrheit und Reaktionsunfähigkeit, Konventionalismus, Konformismus, mangelnde Selbstbesinnung, schließlich überhaupt mangelnde Fähigkeit zur Erfahrung. Sie identifizieren sich mit realer Macht schlechthin, vor jedem besonderen Inhalt. Im Grunde verfügen sie nur über ein schwaches Ich und bedürfen darum als Ersatz der Identifikation mit großen Kollektiven und der Deckung durch diese. Überdies ist es eine Illusion, dass das nationalsozialistische Regime nichts bedeutet hätte als Angst und Leiden, obwohl es das auch für viele der eigenen Anhänger bedeutete. Ungezählten ist es unterm Faschismus gar nicht so schlecht gegangen. Die Terrorspitze hat sich nur gegen wenige und relativ genau definierte Gruppen gerichtet. Nach den Krisenerfahrungen der Ära vor Hitler überwog das Gefühl des Es wird gesorgt und gar nicht nur als Ideologie von KdF-Reisen und Blumenkästen in Fabrikräumen. Gegenüber dem Laissez-faire beschützte die Hitlerwelt tatsächlich bis zu einem gewissen Grade die ihren vor den Naturkatastrophen der Gesellschaft, denen die Menschen überlassen waren. Gewalttätig nahm sie die gegenwärtige Krisenbeherrschung vorweg, ein barbarisches Experiment staatlicher Lenkung der Industriegesellschaft. Die vielberufene Integration, die organisatorische Verdichtung des gesellschaftlichen Netzes, das alles einfing, gewährte auch Schutz gegen die universale Angst, durch die Maschen hindurchzufallen und abzusinken. Ungezählten schien die Kälte des entfremdeten Zustands abgeschafft durch die wie immer auch manipulierte und angedrehte Wärme des Miteinander. Die Volksgemeinschaft der Unfreien und Ungleichen war als Lüge zugleich auch Erfüllung eines alten, freilich von alters her bösen Bürgertraums. Wohl barg das System, das derlei Gratifikationen bot, das Potenzial des eigenen Untergangs in sich. Die wirtschaftliche Blüte des Dritten Reichs beruhte in weitem Maß auf der Rüstung zu dem Krieg, der die Katastrophe brachte. Aber jenes geschwächte Gedächtnis, von dem ich sprach, sträubt sich dagegen, derlei Argumentationen in sich aufzunehmen. Es verklärt zäh die nationalsozialistische Phase, in der die kollektiven Machtfantasien derer sich erfüllten, die als Einzelne ohnmächtig waren und nur als eine solche Kollektivmacht überhaupt sich als etwas dünkten. Keine noch so einleuchtende Analyse kann die Realität dieser Erfüllung hinterher aus der Welt schaffen und die Triebenergien, die in sie investiert sind. Selbst das hitlersche Wabank-Spiel war nicht so irrational, wie es damals der mittleren liberalen Vernunft dünkte oder heute dem historischen Rückblick aufs Misslingen. Hitlers Rechnung den temporären Vorteil maßlos vorangetriebener Aufrüstung über die anderen Staaten auszunutzen, war nach seiner eigenen Logik keineswegs so töricht. Wer die Geschichte des Dritten Reichs, zumal die des Krieges, sich vergegenwärtigt, dem werden immer wieder die einzelnen Momente, in denen Hitler unterlag, als zufällig erscheinen und als notwendig nur der Verlauf des Ganzen, in dem eben doch das größere technisch-ökonomische Potenzial des Restes der Welt sich durchsetzte, die sich nicht erobern lassen wollte. Gewissermaßen eine statistische Notwendigkeit, keineswegs eine erkennbare Logik Zug um Zug. Die nachlebende Sympathie mit dem Nationalsozialismus braucht gar keine zu große Sophistik aufzuwenden, um sich und anderen einzureden, es hätte auch immer ebenso gut anders gehen können, eigentlich seien nur Fehler gemacht worden und der Sturz Hitlers sei ein welthistorischer Zufall, den möglicherweise der Weltgeist doch noch korrigiere. Nach der subjektiven Seite steigerte der Nationalsozialismus den kollektiven Narzissmus. Narzissmus, sage ich, meine Damen und Herren, und nicht etwa Nazismus. Schlicht gesagt also die nationale Eitelkeit ins Ungemessene. Die narzisstischen Triebregungen der Einzelnen, denen die verhärtete Welt immer weniger Befriedigung verspricht, und die doch ungemindert fortbestehen, solange die Zivilisation ihnen sonst so viel versagt, finden Ersatzbefriedigungen in der Identifikation mit dem Ganzen. Dieser kollektive Narzissmus ist durch den Zusammenbruch des Hitler-Regimes aufs Schwerste geschädigt worden. Seine Schädigung blieb im Bereich der bloßen Tatsächlichkeit, ohne dass die Einzelnen sie sich bewusst gemacht hätten und dadurch mit ihr fertig geworden wären. Das ist der sozialpsychologisch zutreffende Sinn der Rede von der unbewältigten Vergangenheit. Auch jene Panik blieb aus, die nach Freuds Theorie dort sich einstellt, wo Kollektive in Identifikationen zerbrechen. Es findet sich dieser Hinweis bei Freud in der außerordentlich bedeutenden Schrift Massenpsychologie und Ich-Analyse, die ich Ihnen aufs Wärmste empfehlen darf. Schlägt man nicht die Weisung des großen Psychologen in den Wind, so lässt das nur eine Folgerung offen, dass nämlich insgeheim, unbewusst schwelend und darum besonders mächtig, jene Identifikationen und der kollektive Narzissmus gar nicht zerstört wurden, sondern fortbestehen. Die Niederlage hat man innerlich so wenig ganz ratifiziert wie nach 1918. Noch angesichts der offenbaren Katastrophe hat das durch Hitler integrierte Kollektiv zusammengehalten und an chimärische Hoffnungen wie jene Geheimwaffen sich geklammert, die doch in Wahrheit die anderen besaßen. Sozialpsychologisch wäre daran, die Erwartung anzuschließen, dass der beschädigte kollektive Narzissmus darauf lauert, repariert zu werden und dass er nach allem greift, was zunächst im Bewusstsein die Vergangenheit in Übereinstimmung mit den narzisstischen Wünschen bringt, dann aber womöglich auch noch die Realität so modelt, dass jene Schädigung ungeschehen gemacht wird. Bis zu einem gewissen Grad hat der wirtschaftliche Aufschwung das Bewusstsein des, wie tüchtig wir sind, das geleistet. Aber ich bezweifle, ob das sogenannte Wirtschaftswunder, an dem alle zwar partizipieren, über das aber zugleich alle auch mit einer gewissen Hämischkeit reden, sozialpsychologisch wirklich so tief reicht, wie man in Zeiten relativer Stabilität denken könnte. Gerade weil der Hunger auf ganzen Kontinenten fortwährt, obwohl er technisch abgeschafft werden könnte, vermag keiner so recht am Wohlstand sich zu freuen. Wie individuell, etwa in Filmen, wenn einer es sich gut schmecken lässt und die Serviette in den Kragen steckt, missgünstig gelacht wird, so gönnt die Menschheit ein Behagen sich selber nicht, dem sie zutiefst anmerkt, dass es stets noch mit Mangel bezahlt wird. Ressentiment trifft jedes Glück, auch das eigene. Sattheit ist zu einem Schimpfwort a priori geworden, während an ihr schlecht doch nur wäre, dass es solche gibt, die nichts zu essen haben. Der angebliche Idealismus, der gerade im heutigen Deutschland so automatisch über den angeblichen Materialismus sich hermacht, verdankt vielfach, was er für seine Tiefe hält, nur verdrückten Instinkten. Hass aufs Behagen zeitigt in Deutschland Unbehagen am Wohlstand und ihm verklärt sich die Vergangenheit zur grandiosen Tragik. Jenes Malaise kommt aber keineswegs bloß aus trüben Quellen, sondern auch selber wiederum aus viel rationalerem. Der Wohlstand ist einer von Konjunktur. Niemand traut seiner unbegrenzten Dauer. Tröstet man sich damit, dass Ereignisse wie die des Schwarzen Freitags von 1929 und die daran anschließende Wirtschaftskrise sich kaum wiederholen könnten, so steckt darin bereits implizit das Vertrauen auf eine starke Staatsmacht, von der man sich Schutz auch dann verspricht, wenn die ökonomische und politische Freiheit einmal nicht mehr funktionieren sollte. Noch inmitten der Prosperität, selbst während des temporären Mangels an Arbeitskräften, fühlen insgeheim wahrscheinlich die Mehrheit der Menschen sich als potenzielle Arbeitslose, als Empfänger von Wohltaten und eben damit erst recht als Objekte, nicht als Subjekte der Gesellschaft. Das ist der überaus legitime und vernünftige Grund ihres Missbehagens. Das faschistische Wunschbild heute verschmilzt ohne Frage mit dem Nationalismus der sogenannten unterentwickelten Länder, die man bereits nicht mehr solche, sondern Entwicklungsländer nennt. Einverständnis mit denen, die in der imperialistischen Konkurrenz sich zu kurz gekommen fühlten und selber an den Tisch wollten, drückte schon in den Slogans, den nationalsozialistischen Slogans, von den westlichen Plutokratien und den proletarischen Nationen sich aus. Ob und in welchem Maß diese Tendenz bereits eingemündet ist in den antizivilisatorischen, antiwestlichen Unterstrom der deutschen Überlieferung, ob also auch in Deutschland eine Konvergenz von faschistischem und kommunistischem Nationalismus sich abzeichnet, ist schwer auszumachen. Nationalismus heute ist überholt und aktuell zugleich. Überholt, weil angesichts der zwangsläufigen Verbindung von Nationen zu Großblöcken unter der Suprematie der Mächtigsten, wie sie allein schon die Entwicklung der Waffentechnik diktiert, die souveräne Einzelnation, zumindest im fortgeschrittenen kontinentalen Europa, ihre geschichtliche Substantialität eingebüßt hat. Die Idee der Nation, in der einmal sich die wirtschaftliche Einheit der Interessen freier und selbstständiger Bürger gegenüber den territorialen Schranken des Feudalismus zusammenfasste, ist selbst gegenüber dem offensichtlichen Potenzial der Gesamtgesellschaft zur Schranke geworden. Aktuell aber ist der Nationalismus zugleich insofern, als allein die überlieferte und psychologisch eminent besetzte Idee der Nation stets noch Ausdruck der Interessengemeinschaft in den nationalen Wirtschaften Kraft genug hat, Hunderte von Millionen für Zwecke einzuspannen, die sie nicht unmittelbar als die ihren betrachten können. Der Nationalismus glaubt sich selbst nicht ganz mehr und wird doch politisch benötigt als wirksamstes Mittel, die Menschen zur Insistenz auf objektiv veralteten Verhältnissen zu bringen. Daher, als ein sich selbst nicht ganz gutes, als ein absichtsvoll verblendetes, hat er heute allenthalben Züge von Grauen angenommen. Erbschaft der Barbarei primitiver Stammesverfassungen haben sie ihm freilich nie ganz gefehlt, waren aber doch so lange gebändigt, wie der Liberalismus das Recht der Einzelnen auch real als Bedingung kollektiver Wohlfahrt bestätigte. Wie die Hexenprozesse nicht während der Hochblüte der Scholastik, sondern während der Gegenreformation stattfanden, also als eigentlich bereits untergraben war, was sie bekräftigen wollten, so ist auch der Nationalismus erst in einem Zeitalter ganz sadistisch und destruktiv geworden, in dem er sich bereits überschlug. Schon die Wut der hitlerschen Welt gegen alles, was anders ist, Nationalismus als paranoides Warnsystem, war von solchem Schlag. Die Attraktionskraft gerade dieser Züge ist heute schwerlich geringer. Paranoia, der Verfolgungswahn, der die anderen verfolgt, auf die er projiziert, was er selber gern möchte, steckt an. Von kollektiven Wahnvorstellungen wie dem Antisemitismus wird die Pathologie des Einzelnen, der psychisch der Welt nicht mehr gewachsen sich zeigt und auf ein scheinhaftes inneres Königreich zurückgeworfen ist, bestätigt. Sie mögen wohl gar den einzelnen Halbirren davon dispensieren, ein Ganze zu werden. So offen das Wahnhafte des Nationalismus heute in der vernünftigen Angst vor erneuten Katastrophen zutage liegt, so sehr befördert es andererseits auch seine Ausbreitung. Wahn ist der Ersatz für den Traum, dass die Menschheit die Welt menschlich einrichte, den die Welt der Menschheit hartnäckig austreibt. Dass der Faschismus nachlebt, dass die Aufarbeitung der Vergangenheit bis heute nicht gelang und zu ihrer Fratze, dem leeren und kalten Vergessen, ausartete, rührt daher, dass die objektiven gesellschaftlichen Voraussetzungen fortbestehen, die den Faschismus zeitigten. Er kann nicht wesentlich aus subjektiven Dispositionen abgeleitet werden. Die ökonomische Ordnung und nach ihrem Modell weithin auch die ökonomische Organisation verhält nach wie vor die Majorität zur Abhängigkeit von Gegebenheiten, über die sie nichts vermag, und zur Unmündigkeit. Wenn sie leben wollen, bleibt ihnen nichts übrig, als dem Gegebenen sich anzupassen, sich zu fügen. Sie müssen eben jene autonome Subjektivität durchstreichen, an welche die Idee von Demokratie appelliert. Sie können sich selbst erhalten, nur wenn sie auf ihr Selbst verzichten. Den Verblendungszusammenhang zu durchschauen, mutet ihnen eben die Anstrengung und Arbeit der Erkenntnis zu, an welcher die Einrichtung des Lebens, nicht zuletzt die Kulturindustrie, sie verhindert. Die Notwendigkeit solcher Anpassung zur Identifikation mit Bestehendem, Gegebenem, mit Macht als solcher, schafft ein totalitäres Potenzial. Es wird verstärkt von der Unzufriedenheit und der Wut, die eben jener Zwang zur Anpassung produziert und reproduziert. Weil die Realität jene Selbstbestimmung, schließlich jenes mögliche Glück nicht einlöst, das der Begriff von Demokratie selber verspricht, sind sie indifferent gegen diese, wofern sie sie nicht insgeheim hassen. Die politische Organisationsform wird als der gesellschaftlichen und ökonomischen Realität unangemessen erfahren. Wie man selber sich anpassen muss, so möchte man, dass auch die Formen des kollektiven Lebens sich anpassen, umso mehr, als man von solcher Anpassung das Streamlining des Staatswesens als eines Riesenunternehmens im keineswegs so friedlichen Wettbewerb aller sich erwartet. Die, deren reale Ohnmacht andauert, können den Schein des Besseren nicht ertragen, nicht einmal den Schein. Lieber möchten sie die Verpflichtung zu einer Autonomie loswerden, von der sie argwöhnen, dass sie ihr doch nicht nachleben können und sich in den Schmelztiegel des Kollektiv-Ichs werfen. Sie empfinden die eigene Autonomie gewissermaßen als eine Last. Meine Damen und Herren, ich habe das Düstere übertrieben, der Maxime folgend, dass heute überhaupt nur Übertreibung das Medium von Wahrheit sei, wenn es nicht schon immer so gewesen ist. Meine Absicht war, eine von der glatten Fassade des Alltags verdeckte Tendenz zu bezeichnen, ehe sie die institutionellen Dämme überspült, die ihr einstweilen gesetzt sind. Die Gefahr ist objektiv, nicht primär eine im subjektiven Aspekt. Weder sind wir bloße Zuschauer der Weltgeschichte und können uns innerhalb ihrer Großräume mehr oder minder unangefochten tummeln, noch scheint die Weltgeschichte selbst, deren Rhythmus zunehmend dem der Katastrophe sich anähnelt, ihren Objekten jene Zeit zuzubilligen, in der alles von selber besser wird. Das verweist unmittelbar auf demokratische Pädagogik. Vor allem muss Aufklärung über das Geschehene einem Vergessen entgegenarbeiten, das nur allzu leicht mit der Rechtfertigung des Vergessenen sich zusammenfindet. Nimmt man jedoch das objektive Potenzial eines Nachlebens des Nationalsozialismus so schwer, wie ich es glaube, nehmen zu müssen, dann setzt das auch der aufklärenden Pädagogik ihre Grenzen. Mag sie nun soziologisch oder psychologisch sein, praktisch erreicht sie ohnehin wohl meist nur die, welche dafür offen und eben darum für den Antisemitismus kaum anfällig sind. Andererseits jedoch ist es keineswegs überflüssig, auch diese Gruppe durch Aufklärung zu stärken. Ich will dabei von der sehr schwierigen und uns mit größter Verantwortung belastenden Frage zunächst einmal absehen, wie weit es gut sei, bei Versuchen zu öffentlicher Aufklärung aufs Vergangene einzugehen und ob nicht gerade die Insistenz darauf trotzigen Widerstand und das Gegenteil dessen bewirke, was sie bewirken will. Mir selbst will es eher scheinen, das Bewusste könne niemals so viel Verhängnis mit sich führen wie das Unbewusste, das Halb- und Vorbewusste. Es kommt wohl wesentlich darauf an, in welcher Weise das Vergangene vergegenwärtigt wird, ob man beim bloßen Vorwurf stehen bleibt oder dem Furchtbaren standhält, durch die Kraft, selbst es noch zu begreifen. Dazu bedürfte es freilich einer Erziehung der Erzieher. Vor allem aber ist an die Psychoanalyse zu denken, die nach wie vor verdrängt wird. Entweder fehlt sie ganz oder schlimmer noch, man hat sie durch Richtungen ersetzt, die, während sie behaupten, das 19. Jahrhundert zu überwinden, womöglich sie in ihr eigenes Gegenteil verkehren. Ihre genaue und unverwässerte Kenntnis ist aktueller als je. Der Hass gegen sie ist unmittelbar eins mit dem Antisemitismus. Keineswegs bloß, weil Freud Jude war, sondern weil Psychoanalyse genau in jener kritischen Selbstbesinnung besteht, die den Antisemiten in Weißglut versetzt. So wenig allein schon des Zeitfaktors wegen etwas wie eine Massenanalyse sich durchführen lässt, so heilsam wäre doch, fände strenge Psychoanalyse ihre institutionelle Stelle, ihr Einfluss auf das geistige Klima in Deutschland, bestünde er auch bloß darin, dass es zur Selbstverständlichkeit wird, nicht nach außen zu schlagen, sondern über sich selbst und die eigene Beziehung zu denen zu reflektieren, auf die das verstockte Bewusstsein zu schlagen pflegt. Hinweise auf die großen Leistungen von Juden in der Vergangenheit, so wahr sie auch sein mögen, nutzen kaum viel, sondern schmecken nach Propaganda. Propaganda aber, die rationale Manipulation des Irrationalen, ist das Vorrecht der Totalitären. Die ihnen widerstehen, sollten nicht sie nachahmen auf eine Weise, die sie doch nur notwendig ins Hintertreffen brächte. Lobreden auf die Juden, welche diese als Gruppe absondern, geben selber dem Antisemitismus allzu viel vor. Dieser lässt darum nur so schwer sich widerlegen, weil die psychische Ökonomie zahlloser Menschen seiner bedurfte und abgeschwächt vermutlich seiner heute noch bedarf. Ich glaube auch nicht, dass durch Gemeinschaftstreffen, Begegnungen zwischen jungen Deutschen und jungen Israelis und andere Freundschaftsveranstaltungen allzu viel geschafft wird, so wünschbar auch solcher Kontakt natürlich bleibt. Man geht dabei allzu sehr von der Voraussetzung aus, der Antisemitismus habe etwas Wesentliches mit den Juden zu tun und könne durch konkrete Erfahrungen mit Juden bekämpft werden, während der genuine Antisemit vielmehr dadurch definiert ist, dass er überhaupt keine Erfahrungen machen kann, dass er sich nicht ansprechen lässt. Ist der Antisemitismus primär objektiv gesellschaftlich begründet und dann in den Antisemiten, dann hätten diese wohl im Sinn des nationalsozialistischen Witzes die Juden erfinden müssen, wenn es sie gar nicht gäbe. Soweit man ihn in den Subjekten bekämpfen will, sollte man nicht zu viel vom Verweis auf Fakten erwarten, die sie vielfach nicht an sich heranlassen oder als Ausnahmen neutralisieren. Vielmehr sollte man die Argumentation auf die Subjekte wenden, zu denen man redet. Ihnen wären die Mechanismen bewusst zu machen, die in ihnen selbst das Rassevorurteil verursachen. Aufarbeitung der Vergangenheit als Aufklärung ist wesentlich solche Wendung aufs Subjekt, Verstärkung von dessen Selbstbewusstsein und damit auch von dessen Selbst. Sie sollte sich verbinden mit der Kenntnis jener unverwüstlichen Propagandatricks, die genau auf jene psychologischen Dispositionen abgestimmt sind, deren Vorhandensein in den Menschen wir unterstellen müssen. Da diese Tricks starr sind und von begrenzter Zahl, so bereitet es keine gar zu großen Schwierigkeiten, sie auszukristallisieren, bekannt zu geben und auf diese Weise eine Art von Schutzimpfung durchzuführen. Angesichts der objektiven Gewalt hinter dem fortlebenden Potenzial jedoch, wird die subjektive Aufklärung, auch wenn sie mit ganz anderer Energie und in ganz anderen tiefen Dimensionen angegriffen wird als bisher, nicht ausreichen. Will man objektiv der objektiven Gefahr etwas entgegenstellen, so genügt dafür keine bloße Idee, auch nicht die von Freiheit und Humanität, die ja, wie man mittlerweile gelernt hat, in ihrer abstrakten Gestalt den Menschen nicht eben gar zu viel bedeutet. Knüpft das faschistische Potenzial an ihre, sei es auch noch so begrenzten Interessen an, dann bleibt das wirksamste Gegenmittel der durch seine Wahrheit einleuchtende Verweis auf ihre Interessen, und zwar auf die unmittelbaren. Erinnert man die Menschen ans Allereinfachste, dass offene oder verkappte faschistische Erneuerungen Krieg, Leiden und Mangel unter einem Zwangssystem hervorbringen, kurz, dass sie auf Katastrophenpolitik hinauslaufen, so wird sie das tiefer beeindrucken als der Verweis auf Ideale oder selbst der auf das Leid der anderen, mit dem man ja, wie schon der alte La Rochefoucauld wusste, immer verhältnismäßig leicht fertig wird. So vergessen aber sind Stalingrad und die Bombennächte trotz aller Verdrängung nicht, dass man den Zusammenhang zwischen einer Wiederbelebung der Politik, die es dahin brachte, und der Aussicht auf einen dritten punischen Krieg nicht allen verständlich machen könnte. Auch wenn das gelingt, besteht die Gefahr fort. Aufgearbeitet wäre die Vergangenheit erst dann, wenn die Ursachen des Vergangenen beseitigt wären. Nur weil die Ursachen fortbestehen, ward sein Bann bis heute nicht gebrochen. Was immer auch abzielt auf die menschenwürdigere Einrichtung des Ganzen, wäre es theoretisch oder praktisch politisch, ist zugleich Widerstand gegen den Rückfall. Zwei Stunden Sachzwang FM. Als letztes hörten wir einen Vortrag von Theodor W. Adorno von 1959, einen ganz klassischen Vortrag. Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit? Den haben wir leider um eine Viertelstunde kürzen müssen. Nachlesen kann man den in einem der beiden Bände Eingriffe oder Stichworte. Ich verwechsle immer. Eine ist auch die Fortsetzung des anderen. Und vorher hörten wir einen wesentlich jüngeren Vortrag, nämlich der ist erst einen Monat alt. Der wurde im November 2005 gehalten in Karlsruhe. Von Hannes Heer. Hitler war's, so heißt sein Buch. Und aus dem hat Hannes Heer vorgelesen. Das Kapitel über Guido Knopp. Weitere Kapitel behandeln natürlich den Film Der Untergang und andere Relativierungen oder Revisionismen. Her, der den ersten Vortrag in der ersten Stunde Sachzwang FM heute gehalten hat, ist ja vor allem 1995 durch die Wanderausstellung Vernichtungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht bekannt geworden, die danach auch revidiert wurde, allerdings ohne die Mitwirkung von Hannes Heer und leider ihre Spitze eingebüßt hat. Sachzwang FM verabschiedet sich nun. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.